Live 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel November Jazz. November Jazz. Der japanische Trompeter Toshinori Kondo, hier eben im Zusammenspiel mit seinem Landsmann DJ Crush, wurde einmal gefragt, wann eigentlich Jazz in sein Leben getreten sei. Bereits zum Zeitpunkt meiner Geburt, sagte Kondo daraufhin, mit dem ersten Schrei. Diese Antwort kam für mich einer Erlösung gleich. Denn sie brachte auf den Punkt, was ich persönlich seit jeher, freilich eher nebulös, mit Jazz verbunden hatte. Eben diesen Schrei, mochte sein Hintergrund nun Angst sein, Schmerz oder aber, und dies vor allem, Rebellion, Umsturz. Als Teenager entdeckte ich Anfang der 70er Jahre eine Platte, die bereits einige Jahre zuvor veröffentlicht worden war. Sie stammte von dem amerikanischen Saxophonisten Archie Shepp und seiner vielköpfigen Band. Black Gypsy hieß das Album, auf dem übrigens auch der Spoken-Word-Poet Chicago Beau zum Zuge kam. Sein voll dröhnendes Rufen inmitten zahlloser, dissonanter Schreie der Instrumentalisten erschütterte mich, wie es vermutlich keine zweite Platte danach mehr geschafft hat. Weder von den Pistols noch von Public Enemy, Napalm Death, Nirvana oder aber Burial, um nur einige zu nennen. Dazu dieser schwer schleppende, rumpelnde Groove, mit dem sich vor meinem geistigen Auge jede noch so dicke Mauer niederwalzen ließ, auf den Straßen, in den Köpfen, meinetwegen auch die Mauern rund um Jericho. Altes Testament. Dieses Album gab mir tatsächlich für einige Zeit den Glauben, wenn wir uns alle bemühen, nach Kräften, wenn wir uns entfesseln, jeder für sich, alle gemeinsam, dann kriegen wir das hin. Ja, wir können das schaffen. Eine irgendwie bessere, gerechtere Welt. Ja, das schaffen wir. Accept the gift. November Jazz. Der November ist ein klassischer Konzertmonat. Die Bands auf den Bühnen der einschlägigen Clubs geben sich gewissermaßen die Klinke in die Hand. Pop, Rock, Folk, Rap, Indie, Electro. Fast möchte man sagen, wenn du vor die Tür gehst, nimm dir einen Schlafsack mit und übernachte besser gleich im Club. Die Betreiber des Kölner Ladensgebäude 9 habe ich vor einigen Jahren tatsächlich einmal gefragt, kann man bei euch eigentlich auch pennen? Eine Woche lang war ich nach meiner Erinnerung Abend für Abend dorthin gepilgert. Und Pablo, einer der Verantwortlichen, hatte, glaube ich, sogar bereits halb Ja gesagt und irgendetwas von einem alten Teppich gemurmelt, der irgendwo noch herumfliege und mit dem ich mich ja zudecken könnte. Bloß das nicht. Einmal im Leben habe ich unter einem alten Teppich übernachtet. oben in Lübeck. Resultat: Ich habe mir die ganze Nacht lang den, pardon, Arsch abgefroren, glaubte am nächsten Morgen etwa 2 Kilogramm Teppichflusen während des Schlafs eingeatmet zu haben und hatte zudem den übergroßen Rest dieses Teufelszeugs in den Klamotten hängen. Damals war ich Mitglied einer Jazzband. 7 oder 8 Zahlende hatten das Konzert oben in Lübeck besucht. Und die Erklärungen des Clubbesitzers dazu kennt man womöglich auch heute noch. Fußball, pur spielen in der Stadthalle und so weiter. Manchmal hätte ich wirklich schreien können, aber ich unterließ es wohlweislich, denn uns allen dämmerte. Weder mit Schreien noch mit endlosen Fahrten durch halb Deutschland und anschließenden Konzerten vor einer Handvoll Besucher lässt sich die Welt großartig verändern. November Jazz, eine Handvoll Besucher, Dave Brubeck, Take 5. Wohin gehst du? Zuletzt tauchte die Frage wieder einmal häufiger auf. Volles Programm halt, überall. Und es ist wirklich wahr. Wenn ich, wie geschehen, Dortmunder Jazztage zur Antwort gab oder aber Leverkusener Jazztage, dann entstand ein merkwürdiges Schweigen. Ach so, Jazz, wurde meine Bemerkung schmallippig kommentiert. Und dann, nach einer weiteren Weile, ist nicht so mein Ding. Wenn jemand fragte, was denn derzeit so läuft im Jazz, zuckte ich mit den Schultern. Keine Ahnung. Und diese Antwort entspricht voll und ganz der Wahrheit. Alles, was ich im Prinzip vom heutigen Jazz weiß, ist, dass er weitgehend offensichtlich abgelehnt wird. Höflich formuliert. Denn es gibt auch Leute, die ihn hassen, diesen Jazz. Zumindest den Begriff das Wort, dieses Unwort Jazz. Und wiederum solche, die ihn zwar lieben, sich genau dafür aber selber hassen. Wie etwa der amerikanische Autor Kirk Pinchot, der dem sogenannten Smooth Jazz, dem sanften, schmeichlerischen und hochmelodischen Jazz, verfallen ist. Ich habe Freunden gegenüber zugeben müssen, dass ich bei einem Kenny G-Konzert war, schreibt er. Zur Erläuterung, Kenny G mit Jazz in Verbindung zu bringen, ist etwa so, als würde man Nino DeAngelo zu einem Heavy-Metal-Sänger verklären. Und Pynchon schreibt weiter, er sei aber nur deshalb zum Konzert gegangen, weil dort auch ein Mädchen gewesen sei, das er unbedingt ins Bett haben wollte. So habe er es seinen Freunden zumindest erklärt. In Wahrheit freilich sei es dann doch ganz anders gewesen. Ich selber habe 2 Tickets gekauft, für mich und für meine Mutter. Ich liebe Kenny G. Und dafür hasse ich mich, schreibt er. November Jazz. Auch das ist Smooth Jazz, hier im Hintergrund Bob James und David Sunburn. Musik aus etwa Mitte der 80er Jahre, Keyboards der eine, Saxophon der andere. Lichtjahre entfernt von meinen alten Idealen rund um Archie Shepp, Coltrane, Ornette Coleman, Miles Davis und ja, auch Weather Report und sogar Doldingers Passport. Aber hier, auf den Leverkusener Jazztagen der gerade beendeten 34. Ausgabe, stelle ich fest, ich mag Smooth Jazz, zumindest diesen hier. Und auch das, was dazwischen liegt, die Ansagen, in diesem Fall die von Bob James. Solche Moderationen unterscheiden Jazz von den meisten anderen Spielarten eben auch. Diese 3-4 Sätze, mit denen einer der Musiker mal so eben durch 3-4, vielleicht sogar 5 Jahrzehnte streift. Denn Leute dieses Schlages gehen ihrem Business oft bereits eine gefühlte Ewigkeit nach. David Sanborn und ich, wir hatten damals vor knapp 30 Jahren mal ein Album gemacht, sagt Bob James, und wollten das immer mal wiederholen. Und ausgerechnet als Dave Brubeck starb im letzten Jahr, mein großes Vorbild, fassten wir den Plan, erneut zusammen ins Studio zu gehen, sagt Bob James und kündigt ein neues Stück an. Jamie Cullum, zugegeben, der ist mit seinen 34 Jahren eine ganze Ecke jünger, berauscht sich einen Abend später vor restlos ausverkauftem Haus in Leverkusen an deutschen Jazzfestivals im November. Wir in England sitzen in diesen Wochen frierend zu Hause und twittern unseren Freunden und Bekannten, wie abgrundtief scheiße wir sie im Grunde finden, berichtet er der unfassbar euphorischen Menge. Und ihr hier in Deutschland veranstaltet stattdessen Jazzfestivals. Über das hier in Leverkusen rümpft die sogenannte Jazzpolizei gelegentlich die Nase. Ist das überhaupt noch Jazz? Fragt sie gelegentlich spitz. Das interessiert mich nicht, sagt Eckart Messelinski, seit knapp 20 Jahren Hauptverantwortlicher des Festivals. Damals, sagt er, habe ich bereits Faithless geholt. Aber eben auch die Saxophonlegende Sonny Rollins, letztes Jahr. Auf insgesamt 20.000 Besucher kann er gerade zurückblicken, an 9 Tagen. Einige Sponsoren sind mir weggebrochen, sagt er und nennt einen Autokonzern eine Brauerei. 70% des Etats, das ist verdammt viel, rekrutieren sich inzwischen aus Eintrittsgeldern, deren Höhe im Einzelfall, begrenzter Kapazität geschuldet, sicher nicht für jeden erschwinglich ist. 58 Euro kostete etwa das Jamie Cullum-Konzert. Beschwert darüber hat sich vor Ort freilich offenkundig niemand. 2000 Leute verlassen glückselig ein wunderbares Konzert. Love, love for sale. Appetizing young love, love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Who? Would like to sample my supply. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love, you're the for sale. Let the poet's pipe of love in a childish way. I've been through the mill of love, better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, anything but true love. To paradise, it's love, love, fly the dove high than high, and never come down. Willing and ready to stick that neck out. Situation gets sticky now, we get the heck out. All grown up now with a feeling for the deepness. Restless, looking for a brand new outlook. Paradise without, paradise within. The devil's design is enticing things. He without sin may frown on us. Keep still, man, take it to the ground and such. Nobody's business to be in the business. You can have it all, just put it on your wish list. All becomes fair in love and war. Less becomes more, more becomes less. When you fight for your right to do for love, ain't a thing that we won't do for love. Short term, part time, dancing on the timeline. Defy definition with the ultimate position of Karma Sutra. Suit yourself, pick up a love gun, shoot yourself. Feel so good to wanna die for love. Whatever the reason, what type of love? Quick love, slow love, never gonna know love. Shame on you, we could make a home second to none and count the outdone. Beat your chest, cause you's a love champion. If you wanna pay the price for a trip to paradise, it's love, it's love for sale. Tatort Dortmund, der Jazzclub Domizil. Dort wird vor wenigen Tagen am 8. November ein von der Initiative Jazzwerk Ruhr ins Leben gerufener Preis, der Jazzpreis Ruhr 2013, vergeben. Dotiert ist er mit 10.000 Euro. Die Laudatio auf die Preisträgerband The Dorf hält der Berliner Musikjournalist Wolf Kampmann, der sich ausführlich und mit hintergründigem Witz auch dem gegenwärtigen Zustand des Jazz widmet. Kampmann zitiert den Altmeister Sonny Rollins, den wir hier im Hintergrund gerade hören. Der habe gerade noch gesagt, wäre er heute jung, würde er keinen Jazz mehr hören oder spielen wollen. Nicht, weil Jazz plötzlich so schlecht geworden sei, sondern weil er sich verkriechen würde. In engen Kellern, an deren Wänden Schwarz-Weiß-Fotos längst verstorbener Musikergrößen in kunstvollen Wolkenskulpturen von Tabakqualm hängen. Die Musiker sind gegangen. Der Mief ist geblieben. Kampmann gibt sich ein klein wenig ironisch verzweifelt, als er sagt, 18 Jazzschulen spülen allein in Deutschland jedes Jahr ihre Absolventen auf den Markt. Wer soll sich das denn alles anhören? Und kann das auf Dauer gut gehen? Manchmal, sagt er an anderer Stelle, verlässt er ein Jazzkonzert und wünscht sich anschließend nichts sehnlicher als eine geradlinige Rockgitarre oder einen ehrlichen Techno-Beat. Den Grund dafür schiebt er gleich hinterher. Improvisation kann sich doch nicht darauf beschränken, endlose Ketten musikalischer Bausteine aneinander zu reihen, die ein Spieler in den Labyrinthen seines Hinterkopfs wie in einer Lagerhalle gestapelt hat. Sondern Improvisation bedeutet, aus jeder unvorhergesehenen Situation etwas zu machen. Aber darauf werden unsere jungen Jazzmusiker kaum vorbereitet. Der Jazz, sagt Kampmann, wie wir ihn im Jahr 2013 erleben, ist ja oft nichts anderes als die hohe Kunst des exklusiven Floskeldreschens. Und um uns das schön zu reden, benutzen wir Worthülsen, Phrasierung, Versatzstück, Referenz, Zitat oder aber Traditionslinie. November Jazz. Seit einer Reihe von Jahren läuft in einem kleinen Saal des Leverkusener Forums während der Umbaupausen der Top Acts ein Nachwuchswettbewerb. Titel Future Sounds. Zukunftsklänge also. Die Siegerband darf ein Jahr später auf der Hauptbühne spielen, so wie das in diesem Jahr im Rahmen der insgesamt 34. Ausgabe der Leverkusener Jazztage für das Jahn-Prax-Quartett zutraf, eine Formation aus Karlsruhe um den gerade einmal 21-jährigen Saxophonisten Jahn Prax. Der ist beeindruckend virtuos und, sagen wir es mal deutlich, verdammt schnell mit seinen Skalen unterwegs. Der Altmeister David Sanborn soll dem jungen Kerl im Verlauf des Abends hinter der Bühne wohl scherzhaft an die Gurgel gesprungen sein. Ich hasse dich, hat er dann angeblich ausgerufen. Du bist so verdammt jung und so unfassbar gut. Die Veranstalter der Leverkusener Jazztage haben dem Jahn-Prax-Quartett übrigens eine Art Zeugnis ausgestellt. Ein Empfehlungsschreiben, in welchem sie darum nachsuchen, der Gruppe weitere Auftrittsmöglichkeiten eben auch anderswo anzubieten. So etwas ist üblich, erklärt Festivalmacher Mess Selinski mir, der ich das zunächst gar nicht glauben mag. Zu den Gruppen, die in diesem Jahr hofften, sich für die Hauptbühne der 2014-Ausgabe des Festivals zu qualifizieren, zählt auch das polnische Quartett Lichtanski Soundlab aus Katowice, das ich die ganze Zeit hier im Hintergrund laufen habe. Die Musiker sind für einen gerade einmal 20 Minuten währenden Auftritt von Katowice bis Leverkusen gefahren. Am nächsten Tag werden sie dieselbe Strecke zurückfahren. Die Band um den Saxophonisten Wojciech Lichtanski macht freilich einen Riesenfehler, wie mir zumindest von Festivalmacher Mess Selinski bedeutet wird. Sie beginnt ihr erstes Stück mit langer Kontrabass- und Piano-Improvisation, anstatt umgehend zur Sache zu kommen. Da musst du sofort Gas geben, sagt er, sonst wird das nichts. November Jazz. Der Gewinnerpreis des eben angesprochenen Future Sounds Festivals im Rahmen der Leverkusener Jazztage geht in diesem Jahr übrigens an ein Trio aus Köln, Duct Tape Ticket. Und Jazzpreis Ruhr 2013, vor wenigen Tagen im Dortmunder Jazzclub Domizil verliehen, an die gerade gehörte Band The Dorf. Deren Geschichte geht in etwa so. Vor 7 Jahren hat der in Münster lebende Saxophonist und Komponist Jan Klare Lust auf etwas Neues verspürt. Raus aus den sattsam bekannten Strukturen einer Komposition. Thema, Solo, Solo, Solo, Thema, Ende des Tracks und wieder von vorn. Thema, Solo, Solo und so weiter. Wie es halt in zahlenmäßig überschaubaren Gruppen, Trio, Quartett, Quintett so läuft. Und die Jazzpolizei immer in der ersten Reihe, mit Argusaugen. Wie schnell ist er? Wie authentisch? Wie sicher in den hohen Lagen seines Instruments? Und so weiter. Klare hat die Nase voll davon. Er gründet die Großformation The Dorf. Bis zum heutigen Tage sind das immerzu rund 25 Musiker, Profis und ebenso beschlagene, gute Amateure. Alte, junge Männer und Frauen. Nahezu komplett aus dem Ruhrgebiet. Die Band, so seine Idee, soll, wenn nicht alle, so doch viele einem Dorf gemeinhin zugeschriebene Eigenschaften verkörpern. Nähe, Streit, gegenseitige Hilfe und vor allem Kommunikation. Je spontaner, je besser. Nennen wir es ruhig salopp so, Dorfgeschwätz, im besten Sinne. Inzwischen blickt die Gruppe auf eine ganze Reihe von europaweiten Festivalauftritten zurück, aber eben auch auf Auftritte etwa in Schrebergartenanlagen oder buchstäblich auf der Straße. Bei Kulturfesten nebenan, Castrop, Herten, Recklinghausen, Bochum. Anlässlich der Verleihung des Jazzpreis Ruhr 2013 spielen The Dorf vor wenigen Tagen nicht nur den obligatorischen Auftritt im Dortmunder Domizil, ihrem Hausclub gewissermaßen, in dem sie seit ihrer Gründung vor 7 Jahren einmal monatlich abends spielen. Ein Ritual inzwischen, dem jeweils eine nachmittägliche Probesession voran und eine mitternächtliche Suppe nachgeht. Ja, diese legendäre Suppe, die Jan Klares Frau Margot für die Musiker jeweils zubereitet und kredenzt. diese Band hier, diese Band heißt Snarky Puppy, kommt aus New York. Erstmals gesehen habe ich sie vor ziemlich genau einem Jahr in einem kleinen Ort nördlich von Gelsenkirchen, Westerholt. Ich staunte nicht schlecht, als ich bereits nachmittags ankam und die Band Snarky Puppy, etwa 10 Musiker auf der Bühne, standen bereits, ihren Soundcheck machten und dann verstärkt wurden durch circa 20 bis 30 junge Musiker aus der näheren und weiteren Umgebung. Thema des Nachmittags nämlich war ein Workshop und so standen da gut und gerne 30 Leute auf der Bühne, probierten gegenseitig Sachen aus, gaben sich Tipps, Ratschläge. Das zu beobachten war einfach großartig. Dann ging Snarky Puppy kurz was essen, um im weiteren Verlauf des Abends dann in Westerholt für knapp 3 Stunden als Band live vor gut und gerne 350 Besuchern auf der Bühne zu stehen. In diesem Jahr war die Gruppe zu Gast sowohl auf den Leverkusener Jazztagen wie auch auf den Jazztagen in Dortmund. Wo war ich eben stehen geblieben? The Dorf. The Dorf also bespielen an diesem Abend der Preisverleihung nicht nur das Domizil. Bereits gegen 18 Uhr teilt die Großformation sich in Splittergruppen auf und spielt in Schaufenstern und vor Eingängen umliegender Ladenlokale in der Dortmunder Hansastraße. Auch eine Anwaltskanzlei im 6. Stock eines Bürohauses wird kurzzeitig zur Jazz-Lounge. Die Inhaber dort sind begeistert, sie reichen Schnittchen und verteilen Drinks. Dabei gehen die Musiker durchaus auf Konfrontationskurs. Sie wollen nicht schmeicheln, sie wollen schreien. Sie verlieren sich, sie finden sich. Später am Abend wird Jan Klare diese nicht enden wollende Kette aus einkalkulierten Zufällen, Reibungen und martialischer Geschlossenheit dirigieren. Wie großartig das ist. Warum eigentlich darf diese Band, deren Musiker seit Jahren spät nachts auf Gleis 7, 8 oder 11 stehen, frieren und auf den letzten Zug warten, der sie mit 10 oder 20 Euro Gage in der Tasche nach Hause irgendwo zwischen Dortmund, Bottrop, Mülheim und Duisburg bringen wird? Warum darf diese Band nicht auf denselben Bühnen Pop sein, auf denen im Sommer auch Tokotronic, Casper, Mia, Jan Delay und all die anderen stehen? Sie ist es nämlich. Sie ist Pop, so wie sie Punk ist, Metal, Crowd. Und am Ende sicher auch Jazz. Nicht nur, wenn man den Ausführungen des Laudatoren Wolf Kampmann folgt. Jazz? Was ist das eigentlich, was da trotz Mörs Festival Happening, Jamie Cullum Pop Jazz und einem gerade erschienenen, freilich aus meiner Sicht eher faden, Robbie Williams Swing Album seit gefühlten Ewigkeiten im Abseits herumturnt? Und bestenfalls dann in die Mitte unseres Lebens tritt, wenn irgendwo gerade mal wieder ein Autohaus oder eine Bankfiliale eröffnet werden, wie Wolf Kampmann ketzerisch anmerkt. Was also ist Jazz? Ein halbes Leben lang, sagt er, sei er der Frage hinterhergestiegen und habe die Antwort am Ende beim Saxophonisten Fred Anderson in Chicago gefunden, der seinerseits die Chicago South Side so gut wie nie in seinem Leben verlassen habe. Jazz is contribution, habe der gesagt. Jazz ist, einen Beitrag zu leisten, teilzuhaben an dem, was passiert. Insbesondere, wenn es Unrecht ist, was passiert. Wie sagt man so schön oder auch unschön, schreiendes Unrecht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.